Herzlich willkommen zur Milz-Pankreas-Meditation. Diese Meditation wirkt energetisch unterstützend bei jeglichen Beschwerden der kleinen Backenzähne im Unterkiefer und der großen Backenzähne im Oberkiefer. Wenn wir nach Nummern gehen, sind das jeweils die 6er und 7er im Oberkiefer und die 4er und 5er im Unterkiefer. Wenn du nicht genau weißt, mit diesen Nummern umzugehen, dann kann ich dir mein Buch Ganzheitlich gesunde Zähne empfehlen, weil ich dort mit einem Zahnschema genau erkläre, welche Zähne wo liegen und welche Meridiane diese versorgen. Aber ich denke, es sollte eindeutig sein, wenn es sich um die großen Backenzähne und die kleinen Backenzähne handelt. Ja, und diese Meditation wirkt energetisch, selbst dann, wenn diese Zähne gar nicht mehr vorhanden sind, wenn sie zum Beispiel für eine kieferorthopädische Versorgung gezogen wurden und inzwischen ein Lückenschluss besteht. Aber auch dann, wenn diese Zähne extrahiert wurden und vielleicht sogar eine Implantation ansteht. In diesem Fall ist es trotzdem wichtig, dass wir die energetische Versorgung, die durch die Meridiane auch nach einer Extraktion bestehen bleibt, wieder aktivieren und anbinden, damit all das, was danach folgt, gut einheilt und stabil bleibt. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Meditation, die jetzt gleich beginnt. Ich bitte dich jetzt, die Augen zu schließen, dich zu entspannen und der jetzt beginnenden Musik zu lauschen. Atme tief ein und aus, ganz in deinem Rhythmus. Komme ganz in deiner Mitte an. Mit jedem Atemzug sinke tiefer und tiefer in deine Mitte. Lasse dich fallen und werde fast schwerelos. Atme ein und aus. Wie der Wind, den du im Hintergrund hörst. Stelle dir vor, dass du draußen auf einer wunderschönen Wiese sitzt. Einige Bäume umringen diese Wiese, deren Blätter nun im Wind rauschen. Spüre den Untergrund unter dir. Und komme an. Atme weiter in deinem Rhythmus, aber atme immer in deine Mitte hinein um immer tiefer und tiefer in dir anzukommen. Und stelle dir vor, wie die gelbe Farbe der Blüten dieser Wiese mit jedem Atemzug in dich hineinkommt. Nehme das Gelb ganz und gar in dich auf und lasse dich von innen heraus in diesem gelben Licht strahlen. Werde eins mit der gelben Blütenfarbe der Wiese um dich herum. Werde eins mit dem, was um dich herum ist. Und dennoch atme in deine Mitte. Mitten auf der Wiese. Und fühle den Wind über deine Haut streicheln. Fühle deine wahre Größe. Indem du deine gesamte Größe abtastest vor deinem inneren Auge. Lasse den Wind über deine gesamte Fläche streicheln. Und lass ihn alles das mitnehmen, was dir so viel Sorge bereitet, worüber du immer und immer wieder grübelst und nachdenkst. Übergib es dem Wind, der um dich herum tanzt, mit einer Leichtigkeit, die auch du dir gestatten kannst. Und mit der gleichen Leichtigkeit, mit der du deine Sorgen an den Wind übergibst, mit genau der gleichen Leichtigkeit, gestatte dir alles, was der Wind zu dir trägt und was dir dient, zu integrieren, aufzunehmen. Das eine geht und das andere kommt. Das ist der Rhythmus des Lebens. Atme noch einmal ganz tief in dich hinein, mitten in deinen Bauch. Atme dieses gelbe Licht in deinen Magen, deine Milz und deine Bauchspeicheldrüse. Und stelle dir vor, wie du diese Organe nährst. Mit gelbem Licht. wie du deine gesamte linke Bauchseite mit diesem gelben Licht flutest. Du strahlst von innen heraus. Lächle, lächle, lächle. Komme ganz in dir an, in dir, in dir, in deiner Mitte, Mitte, Mitte, Mitte, ganz tief, tief in deiner Mitte, Mitte, gelb, voller Gelb, gelb, gelb, gelb. Mitte, Mitte, tief, tief und immer tiefer. Und jetzt sei mit dir, ganz mit dir. Und atme, atme, ein und aus. Gelbes Licht ein und aus. Integriere das Neue, was kommt. Mit Leichtigkeit und Selbstbewusstsein. Lass alle Sorgen los und übergib sie dem Wind, der sie über die gesamte Welt verteilt. Und dabei werden sie so klein. Lächle. Und lasse dieses Strahlen über deine Grenzen hinaus in die Welt gelangen. Strahle aus deiner Mitte heraus in die gesamte Welt. Und komme an in dir, ganz tief in dir. Da ist dein Zuhause. Da ist alles, was du brauchst. Alles, alles ist da. Alles. Alles ist da. In dir. In dir. In dir ist alles. Alles ist da. Alles. Alles ist da. Alles. Atme noch einmal ganz tief das Gelb ein. Und schicke das strahlende Gelb beim Ausatmen hinaus. Verteile es über die gesamte Welt. Du scheinst über deine Grenzen hinaus. Aus deiner Mitte. Ganz wundervoll. Und nun bitte ich dich noch einmal ein- und auszuatmen und dann so ganz langsam dich vorzubereiten, zurückzukommen ins Hier und Jetzt. Dafür erzähle ich bis drei. Und bei drei öffnest du deine Augen und kommst erfrischt wieder an in diesem Moment. Eins, zwei und drei. Herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt. Recke und strecke dich. Und wenn du magst, gähne kräftig. Das hast du wundervoll gemacht. Vielen Dank.